Erstens, die Nutzerunfreundlichkeit. Auch wenn bei dieser neuen Technologie anfänglich alles so toll klingt, so erkennt man rasch, dass noch, in Klammern, wenige Funktionen nutzerfreundlich sind. Nachdem vieles Open Source und nicht kommerzialisiert ist, fokussieren sich Firmen eher auf die technische Lösung eines Problems. Das aber trägt selten zur Anwenderfreundlichkeit bei. Ebenfalls ist es für den Kunden extrem umständlich, den Private Key so zu sichern, dass dieser nicht verbrannt oder anderweitig zerstört werden kann. Auch das Vererben von auf der Blockchain gespeicherten Informationen gestaltet sich aufgrund des dezentralen Systems als ausgesprochen schwierig. Hat man ein Problem, gibt es bei einer Blockchain keinen Kundensupport. Niemand ist verantwortlich, also gibt es auch niemanden, an den man sich wenden könnte. Falls du dich also zum Beispiel schon einmal gefragt hast, warum große Firmen trotz der vielen Vorteile noch nicht auf den Blockchain-Zug aufgesprungen sind, so liegt dies teilweise daran, dass es ihnen davor graust, wenn sich plötzlich Millionen Menschen unwiderruflich nicht mehr einloggen können, weil sie zum Beispiel ihren Private Key vergessen haben. Unternehmer, Regulatoren und Kunden dürfen jedoch das Baby nicht mit dem Bade auskippen. Nur weil heute in diesem Feld noch nicht alles so funktioniert, wie es soll, muss man nicht gleich die gesamte Blockchain-Zukunft abschreiben. Erwartungsgemäß wird sich im Bereich der Nutzerfreundlichkeit noch unglaublich viel weiterentwickeln. Auch das Internet war vor 20 Jahren mit einem Modem, einer nicht intuitiv zu bedienenden Oberfläche und umständlichen Schritten noch nicht massentauglich. Und an einem ähnlichen Punkt steht heute die Blockchain-Technologie. Mit der Zeit wird sich dies durch den Einsatz schlauer Unternehmen bessern. Genau wie das auch beim Internet in den letzten 20 Jahren der Fall war.